Ich will, dass du und ich und sie wie früher wieder auf einem Fleck stehen und abspritzen, zu schützen und zu dienen. Anders. Wieder auf einem Fleck stehen und abspritzen. Abspritzen. Alles ist vorläufig. Die Liebe, die Kunst, der Planet Erde, ich. Der Tod ist so unabwendbar, dass er jeden überrascht. Dieser Tag könnte der letzte sein. Wer weiß? Man denkt, man hat Zeit. Dann ist es auf einmal aus. Man geht unter. Ende der Regelzeit. Der Tod. Der einzige Termin, der nicht in ihrem Organizer steht. Zu schützen und zu dienen. Anders.